Hey, herzlich. Es gibt so manche Sachen, wo man, wenn man einen gewissen Job hat, dann wird man darin besser. Aber andere Sachen, wenn man einen Job darin hat, wird man immer schlechter. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du jetzt lange in der Band arbeitest, kannst du dann irgendwann besser hören oder schlechter hören. Einerseits natürlich qualitativ besser. Besser spielen kannst du auch vor allem. Weil du natürlich die Nuancen rauslesen kannst. Ja. Fußballer, die natürlich wesentlich besser spielen können, irgendwann vom Verständnis her, aber körperlich den Verschleiß mit sich ziehen. Wie dieser Typ. Ich habe eine Doku gesehen über so einen Typen. Ich habe auch schon viele Dokus über Typen gesehen. Und coole, das sind die besten Dokus. Dessen Aufgabe war es, den ganzen Tag von morgens bis abends, der hat bei einer Rüstungsschmiede gearbeitet. Also ich glaube, heutzutage nennt man das anders, bei Heckler und Koch oder sowas. Und die haben Pistolen hergestellt. Ja. Und die haben die Läufe hergestellt. Ne? Also das sind die Rohre, wo dann die Kavenzmänner durchgefreakt werden mit Karacho. Ich glaube, in jeder anderen Wortkombination hätte ich nicht verstanden, was du meinst. Aber Gott sei Dank sprichst du meine Sprache jetzt einfach. Und die müssen ja sehr gerade sein, ne? Also wahnsinnig gerade, diese Läufe. Damit da darf kein Hubbel drin damit sein. Damit die Projektile, also ein Knödel oder ein, auf gar keinen Fall. Nee. Und dessen Aufgabe war es, die anzuschauen und wirklich durchzugucken, ob die gerade sind und dann wirklich so, also ganz präzise, ne? Also die Maschine stellt ja schon sehr gerade her. Aber er guckt ja nochmal durch und so mit so einem kleinen Hämmerchen und so ganz genau. Und dann sagt, und dann haben die den interviewt, dann meint er so, ja, ich bin jetzt 50 oder so und ich habe in meinem Leben irgendwie 6 neue Brillen gebraucht. Ich brauche immer stärkere Brillen, weil meine Augen einfach kaputt gehen, weil ich jeden Tag ganz präzise da dieses Rohr entlang gucken muss. Und dann meint er auch, er sei der Einzige so. Wenn er jetzt stirbt, dann gibt es das einfach nicht mehr. Leute, die halt in diese Rohre gucken. Dann haben Waffen und Deutschland als Kriegsnation einfach verloren. Ein Riesenproblem. Ja, die ballern irgendwo hin, aber, nicht auf den Feind. Ja, und einfach so, aber das denke ich mir auch so, wenn du diesen Job annimmst und merkst, oh, ich brauche eine Brille und dann machst du 2 Jahre weiter, ich brauche noch eine Brille, würde ich sagen, hör auf. Ja. An dem Punkt, weil das, du hast einen ganz klaren Trend an dem. Aber es ist auch so ein bisschen pseudowissenschaftlich. Ich meine, du kannst eine klare Ursache-Wirkung-Relation herstellen, wenn du jetzt irgendwo tief im Schacht arbeitest und die ganze Zeit so Kohle einatmest und halt schwarz hustest, dann kann man sagen, okay, möglicherweise liegt dein Husten an deinem Job. Ja. Aber wohingegen bei diesem Gucken, also vielleicht einfach sehr schlechte Augen. So, manche Leute brauchen halt alle 2 Jahre eine neue Glaubst Brille. Du, dass der Mann hat einen Job, wo er den ganzen Tag gucken muss und dann ist sein Gucken nicht so gut? Ist das sein glaubst Job? Glaubst du, das ist eine. Ja, der ist. Der professioneller Gucker. Ich habe mir jetzt den Gag verkniffen, dass er professionell in die Röhre guckt. So. Ja, oh. Aber auch den gebe ich euch mit, liebe Freunde. Hey, Florian, hey. Verkneif dir keine Gags, okay? Ja, manchmal bin ich mir nicht so sicher. Aber müssen wir ja nicht machen. Wir sind doch unter uns. Ey, aber dieser Job widerspricht allem, was ich über Waffen zu denken glaube. Weil überleg mal, in einem Film nehmen die einfach in so Zombie-Apokalypse-Welt. So nach 800 Jahren kommen die aus dem Bunker raus und dann finden die eine Waffe. Überall im Film finden die ja Waffen und schießen dann damit. Ja. So die Chance, dass da kein Hubbel drin ist, keine kleine Unebenheit, Nübel, ist sehr unwahrscheinlich, weil die ja mal irgendwo doll runtergefallen ist oder so. Ja, ich gehe davon aus, dass das dann sehr geringe Unpräzisionen dann erzeugt. Das heißt, sein Job ist nicht mal wichtig. Aber wenn die aus der Fabrik kommen, dann müssen die halt top-notch sein. Also, heißt aber, sein Job ist nicht mal so richtig wichtig. Heißt, er hat sein Augenlicht, verliert er jetzt aus irgendeinem Grund. Es ist wahrscheinlich irgendein Onkel, der angestellt wurde mit, ja, guck dir die Dinger nochmal an, die wir in unfassbar präzisen Maschinen jeden Tag herstellen. Kennst, Onkel Hermann braucht nochmal einen Job. Kannst du nicht was machen in einer Waffenfirma? Ja, komm, wir bestellen einen als professionellen Gucker. Ihr hört das Podcast-UFO mit Stefan Tietze und Florentin Will. Wir haben eine Woche Osterpause gemacht. Die großen Osterferien haben wir uns genossen. Ich fand's, wir nehmen gerade sehr früh auf. Wir müssen noch vor dem Dreh aufnehmen. Weil mittlerweile Stefan Tietze hat einen vollgepackten Tagesplan mittlerweile. Ja. Und wir müssen jetzt schon ganz früh morgens aufstehen, um extra für euch Podcast zu machen. Es ist 3 Uhr morgens. Ja. Es ist ganz früh morgens. Aber ich glaube, das tut uns mal ganz gut. So ein bisschen ein frischer Wind rein. Du hast gerade von Leuten gesprochen, die Schlepptop sagen. Ja. Lass uns mal Leute einfach definieren. So, heute mal die Leute-Folge. Ich weiß nicht, wie es das bei dir ist, aber ich ordne primär Leute in Schubladen ein aufgrund ihres Aussehens. Mhm. Heißt, ich habe diese, wie die sahen so aus wie meine Grundschullehrerin. Da habe ich einen ganzen Haufen Leute, die aussahen wie meine Grundschullehrerin. Also Archetypen. Unter anderem Kristen Wiig ist in dieser, also die exakt, also ein paar Leute, die einfach so aussehen wie meine Grundschullehrerin. Ja. Dann, ich weiß nicht, warum ich diese Gruppe habe. Dann so ein paar Leute, die aussehen wie meine Tante und so halt, aber es stehen oben, so Bezugsleute stehen oben drüber und darunter ordne ich Leute ein. Ja. So, und die sehen, und ist wie so ein Koordinatensystem, wo man Leute so einordnet. Aber es gibt auch Leute, die unter anderem sagen Schlepptop und Teflon, die fallen da raus. Die kommen in ihre eigene Gruppe. Aber warum Teflon? Das verstehe ich nicht ganz. Statt was? Statt Telefon. Ach, statt Telefon. Das sagt kein Mensch. Wirklich? Einen Haufen, ein Dutzend Leute. Wir können eine neue Rubrik aufmachen. Die Art von Menschen der Woche. Ja. Die Art von Menschen der Woche. Wo wir jede Woche eine neue Art von Menschen vorstellen. Ja. Und das ist jetzt gar nicht gewertet. Weder positiv noch negativ. Wir sagen nicht, die sollen vergast werden. Wir sagen auch nicht, die sollen einen Preis bekommen. Wir sagen aber auch nicht, die sollen nicht vergast werden. Ja, richtig. Werden. Wir sagen lediglich, dass sie existieren. Und dann macht ihr damit mal, was ihr wollt. Wir zeigen da mit dem Finger drauf. Art von Menschen der Woche. Ist Menschen, zum Beispiel stell dir vor, du bist Journalist. Ja? Kann ich mir nicht so gut vorstellen. Stell dir vor, du hast Bachelor in Journalistik. Wow. So, und jetzt schreibst du auf Twitter in deiner Twitter-Bio, da hast du ja immer so drei Begriffe, so wie du dich selber definierst. Aber du schreibst nicht Journalist, sondern du schreibst sowas wie Fragensteller. Oder Watchdog. Du schreibst sowas wie Fragensteller. Ja, statt Journalist. Diese Art von Menschen ist meine Art von Menschen der Woche. Ich weiß nicht, ob du dir was darunter vorstellen kannst, diese Art von Menschen, die Fragensteller schreiben würden. Ich finde Fragensteller und sowas wie Watchdog oder irgendwie Dreckaufwühler oder sowas. Ja, das genau. Das ist auch so uncool. Ja, aber die dann immer so auch überdeutsche Begriffe wählen für sowas. Ja. Aber die dann auch so eine gewisse Bescheidenheit haben, so ich nenne mich nicht Autor, ich nenne mich Geschichtenerzähler. Mhm. Die dann Geschichtenerzähler drinstehen, wo ich denke, es ist dasselbe. Ja. Das ist genau dasselbe. Das ist einfach nur ein anderer. Du sagst ja nichts aus. Aber sie sagen in gewisser Weise trotzdem was aus, nämlich dass sie Arschlöcher sind. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Meine Art der Menschen der Woche ist neben, also natürlich, um die Rubrik aufzumachen, Leute, die sagen Teflon, Leute, die sagen Schlepptop. Was hatte ich eben noch? Zum Bleistift? Wow, danke. Zum Bleistift. Das sind diese Art älterer Mensch, die immer noch glauben, das wäre modern und sie würden wie die Jugend sprechen. Das wären die Begriffe der Jugend, mit denen sie anknüpfen können. Das wurmt mich seit langem, auf jeden Fall. Und um dann nochmal ein bisschen davon wegzukommen, Leute, die zum Beispiel auf diesen Stühlen sitzen, die wir gerade haben, diese Bürostühle, generell Leute, die nicht die Gegenstände auf ein Mindestmaß an Funktionen reduzieren. Dieser Stuhl kann hoch, runter. Du kannst damit rumfahren, rechts und links. Drehen, wirbeln. Und du kannst aber auch unten diesen Hebel betätigen, indem du einstellen kannst, zum einen einstellen kannst, dass er nach hinten ausweicht. Das heißt, du kannst ein bisschen schaukeln. Dann, wie stark der nach hinten ausweicht und wie viel Kraft du aufwenden musst. Und das sind ganz tolle Funktionen. Und die nutzen die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen setzen sich drauf und tun nichts damit. Ich finde es aber auch die unangenehmste Situation, wenn du mit einer fremden Person gegenüber sitzt, die auch auf so einem Bürostuhl sitzt und die dann sowas sagt wie kann man denn da die Lehne verstellen? Und dann fängt man an, gemeinsam zwischen den Beinen der Person, die man nicht gut kennt, rumzufummeln und einfach willkürlich irgendwelche Hebel zu ziehen, weil allein schon die Tatsache, dass du deinen Stuhl verstanden hast, ist unwahrscheinlich. Und dann musst du es nochmal drehen im Kopf, zu wissen, was bei mir rechts ist, ist bei dir links. Und dann musst du halt einfach überall rumfummeln. Ich fürchte mich auch vor dem Moment, wo mein Kind mich fragt, ob ich die Schleife zumachen kann. Ja. Weil ich habe schon Probleme, das richtig rum bei mir zu machen. Das umgedreht bei jemandem hinzukriegen, spiegelverkehrt, schwierig. Aber muss man ja gar nicht. Ich hatte lange Zeit Eine Hose an. Ich erinnere mich kaum noch an die Zeit. Aber warte mal, wenn du eine Hose hast und dann hast du in der rechten Hand einen Teil, also du machst die Hose vorne zu, ist dann der Teil der rechten Hand näher am Bauch als der linke oder andersrum? Der rechte ist näher am Bauch. Der rechte ist näher am Bauch. Ja. So, ich hatte nämlich mal eine Hose, wo das andersrum war. Und dann habe ich immer gefragt, warum ist das so? Was soll das? Und irgendjemand, ich glaube, mein Vater war es, oder irgendjemand hat dann, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand hat dann gesagt, das ist eine Hose für Frauen, da ist das andersrum. Da ist die linke Hand näher am Bauch. Also da kommt dann an der linken Seite dann der Knopf und die rechte Hand kommt drüber. Warum sollte das anders sein? Jemals. Ich weiß nicht, wer es war, aber dann hat dieselbe Person gesagt, damit die Geschlechter sich die gegenseitig gut an- und ausziehen können. Bitte, was ist los? Dass das, was du an dir gelernt hast, bitte, was du einfach ist los? Nur 1:1 übertragen musst auf die weibliche Hose. Bitte. Aber ich dachte mir schon warum damals, als BH ist nicht einfach so ein Klettverschluss. Ja, oder so ein Reißverschluss. Aber ich dachte mir auch schon, einfach so. Ich dachte mir damals schon als 7-Jähriger, das ist weird. Internet. Das ist strange. Vor allem unabhängig davon, warum ich jetzt eine Frauenhose anhab, die ganz anders ist. Ja, Moment, das ist der spannende Aspekt der Geschichte auch eigentlich. Was ist leider passiert? Ich glaube, es war so eine kurze Hose. Eine Schwangerschaftshose, weil du zu fett warst. So eine Stretchhose. Es ist ja sogar, also bei Kindern ist ja sowieso die Geschlechtermode relativ egal, glaube ich. Weil ja. Die Körper ja auch nicht gut unterscheiden. Bis du gemobbt wirst von der Wursttheken-Frau, ob ja. Die dich fragt, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Dann bis dahin ist so cool. Alles super, wow. Hast du coole Kinder bis dahin. Ich habe mit meiner Mutter Kleidung gekauft bei irgendeinem Secondhand-Flüchtlingsding oder sowas. Und da habe ich tatsächlich, weil ich hasse Schuhe einkaufen und Kleidung einkaufen, deswegen segne ich alles sofort ab. So jeder Vorschlag, ja, machen wir, ich will hier nur weg und wieder super smart Radio spielen. Und machen wir einfach weg. Und dann hatte ich am Ende, ohne Witz, hatte ich Stiefel mit Absatz. Ist jetzt nicht mit High Heels. Aber du sagst, du hast gerade das Wort absegnen benutzt. Heißt, kamen Leute mit Klemmbrett zu dir, die kurz irgendwie Bestätigung wollen. Ja, und dann so. Wer bietet dir einen Absatzschuh an? Ja, meine Mutter, wenn du mit deinen Eltern einkaufen gehst, dann sagen die, hier, darf es das genehm sein, der Herr? Und du sagst, ach ja, bitteschön. Na, Moment dann, mal. Aber so weit kommt es aber nicht, dass sie dir Absatzschuhe anbietet. Naja, also, wenn ich von Absatzschuhen rede, dann meine ich jetzt keine High Heels, sondern halt die einfach einen gewissen Absatz haben. Hast so, du auch den man von außen... Hast du auch den Stift für deine Lippen abgesegnet? Hast du auch das, wir machen dein Gesicht ein bisschen schöner, Puder meine abgesegnet? Eltern wollten halt eine Tochter haben, so. Und das kann ich ihnen nicht verübeln. Hast du auch den etwas zu langen Pullover abgesegnet, wo du keine Hose drunter mehr anziehen musst? Hast du das alles abgesegnet? Ja, habe ich alles abgesegnet. Und dann kam ich echt eines Tages, aber ungelogen, hatte ich dann auch einen Mantel bekommen, der länger war. Kleid. Und offensichtlich war ich echt in der Schule und dachte mir so, ich habe nicht einen Hauch von Gedanken drüber gemacht und bin auf die Schule gestöckelt und dachte mir so, Moment mal, ich sehe und alle richtig bescheuert. Alle Lehrer, gut, Florentin, das müsst ihr respektieren, der will jetzt ein Mädchen sein. Nein, ich dachte mir so, Alter, verdammt. Aber unabhängig davon. Das ist ja lustig. Also, du bist ich am Motto-Tag, wo aber plötzlich Geschlechtertausch ist und du dann plötzlich irgendwie wie so eine Frau auf den Schulhof wackelst mit so großen High-Heels. Aber es war ganz merkwürdig. Und ich habe da dann auch gemerkt, so, oh scheiße, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hätte das nicht einfach so absegnen sollen. Ich hätte mir da schon ein bisschen Gedanken machen. Aber mit dieser Hose, ist das wirklich so? Also ich meine, vielleicht ist es ja wirklich so, dass Frauenhosen anders sind. Ich hab da jetzt Angst, dass ich mich ein bisschen verrenne. In Wissen, das nicht stimmt. Sowohl Wissen als auch Unwissen. Ich bin mir gerade unsicher. Kann gut sein. Ich weiß nur, dass bei Männern, du hast ja dann, wie gesagt, rechts ist näher am Bauch, links ist weiter weg. Du machst die Hose auf und dann hast du ja quasi, ist es ja asymmetrisch im Schritt. Weil du hast ja an der einen Stelle den Reißverschluss und dann hast du ja dieses, ich zeige das jetzt mal an meinem Schritt. Mhm. Du hast ja dann dieses, das ist ja asymmetrisch. Ihr müsst euch jetzt mal Stefans Schritt vorstellen. Das ist ja asymmetrisch. Das liegt daran, weil die meisten Männer Linksträger sind, ist es so rumgeschnitten. Deswegen hast du außen, das ist links weiter weg vom Geschlecht als rechts. Damit links mehr Platz ist, weil die meisten Männer Linksträger sind. Rechts ist näher am Bauch bei dir. Ja. Die rechte Seite. Rechte ist näher am Bauch. Du trägst seit Jahren keine Jeans mehr. Ich merke gerade, dass ich echt keine... Aber rechts, das ist wirklich so. Und aber auf der rechten Seite ist der Knopf und auf der linken Seite ist das Loch. Ja, genau. Richtig. Und du machst ja dann... Mhm. Ja. Genau. Und so macht das auch Sinn. Ja. Und das mit dem Links- und Rechtsträger, das glaube ich nicht so ganz, aber das macht schon die eine Seite, was war zuerst da? Wurden die Hosen so geschnitten und dadurch wurden Männer Linksträger oder sie sind Linksträger und deswegen... Weiß ich nicht. Genommen. Kann sein. Kann beides sein. Ich habe keine Ahnung. Oh, was hast du Ostern gemacht? Wir kommen zum großen Ei im Raum. Dem Ostertalk. Ja, Leute, es ist passiert. Es war wieder Ostern. Alter, ich liebe Ostern. Es ist einfach das beste Fest. Wir haben Eier gesucht. War unspektakulär. Feiertage. Ich bin kein Fan von Feiertagen. Ich mag es nicht, wenn die Welt stillsteht. Ich mag, wenn die Welt brummt und bebt und da was passiert. Ich bin neuerdings ein Fan. Seitdem ich festangestellt bin, bin ich ein Fan von Feiertagen. Ja. Wow, ich liebe Frohen Leichnam. Genial. Ich liebe Pfingsten. Pfingsten ist super. Ich liebe, was gibt's noch? 1. Mai. Wow. Und natürlich Ostern. Geil. Ich habe es genutzt einfach. Hab mir Urlaub genommen vor und danach und war eine Woche weg. Bei mir habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Ostertraditionen wandeln sich. Ne? Also die Traditionen bauen ja aufeinander auf. Und ich habe das Gefühl, es ist mittlerweile eine größere Tradition geworden, zu betonen, dass man nicht weiß, worum es an Ostern geht, als die tatsächlichen Ostertraditionen. Das ist die neue Tradition. Ständig zu betonen, so, was soll das eigentlich, auch Hase und Jesus, was soll das? Das ist, habe ich auf Twitter so oft gelesen. Ich habe einen Song gehört darüber. Ja, das wird, glaube ich, eine neue Tradition. Ja, kann gut sein. Das ist wirklich aber auch ein bisschen verwirrend alles. Da haben wir uns aber auch schon vor 8 Jahren drüber lustig gemacht in diesem kleinen Podcast. Ist ja natürlich immer wieder eine Frage, wie das alles zustande kommt. Und ich glaube, die echte Lösung ist, dass ein Arzt den Osterhasen erfunden hat. So ein bisschen der Arzt ist das Coca-Cola, was Coca-Cola für den Weihnachtsmann ist ein Arzt für den Osterhasen, der irgendwann diesen Begriff geprägt hat, um, glaube ich, einfach Kinder zu verwirren. Und diese Aufstehungssache, ich glaube, da hat die Kirche auch gesagt, komm, wir brauchen was Größeres, was ist irgendwie verdeckt so ein bisschen, weil das glaubt uns niemand mehr. Glaube ich, weiß ich nicht genau. Aber Jesus ist schon der Einzige bei den großen Religionen, der stirbt, oder? Bei den Top 4 ist Jesus, nee. Die anderen, also jetzt sag mal, die Messias-Figuren, also Ra bei den alten Ägyptern, Mesmo bei den alten Etruskern, ja, Smisma. Maya bei den Imkern. Genau. Man muss sagen. Maya ist nie gestorben. Ich glaube, Jesus ist der Einzige, das ist ja schon ganz geil, wir die einzige Story haben, wo die Hauptfigur stirbt. Nee, aber hier bei den Muslimen. Boah, nee, der Geköpfte? Nee, ich glaube, der ist aber auch. Der ist nicht. Der ist doch, man darf ja auch kein Bild von dem malen. Ja, weil der so heilig ist und so, aber nicht, weil er gestorben ist. Ja, ich glaube, also wir haben die einzige Story, wo die Hauptfigur. Das ist doch geil. Wir haben so das Game of Thrones der Religion, wo mal irgendwie Blut fließt, wo mal irgendwas passiert, wo man sagt, so, oh nein, schafft das oder nicht? Oh, er ist am Kreuz. Wie schafft das, da wieder rauszukommen? Mit einem Magneten versucht er die Festplatte zu... Wohingegen die Buddhisten wirklich ein Problem haben, weil die haben das... Was ist eine Serie, die niemals endet? Die haben das Big Bang Theory der Religion. Das stimmt. Weil, was ist der Islam? Ach, irgendeine so eine Ramsch-Serie. Ich kenne mich nicht gut mit dem Islam. Wie so eine Soap. Ja, aber nee, ganz im Ernst. Also dieses immer wieder geboren werden als Ameise und dann kommt man als Falter wieder. Nicht Ameise, Ameise. Ameise. Nein, ohne R, Ameise. Die Armen, das kommt von den Armen. Nein. Die hat die Ameise. Ich wie eine Meise und die haben große Arme. Die haben keine großen. Ich finde schon, dass die Ameise Arme haben. Genauso wie der Nasenbär. Wenn der keine große Nase hat. Nasenbär. Mein Gott, kriegt man deine Fakten richtig jetzt? Wie dieser Forscher, der sagt, Nasenbär, ich finde, der hat gar keine so große Nase. Ich finde schon, dass der eine große Nase hat. Der heißt jetzt Nasenbär. Und der da drüben heißt Ameisenbär. Aber der ist doch keine Ameisen. Ich finde, das könnte er doch. Schon. Der könnte die gut essen mit seinem Rüssel. Rotkehlchen. Das ist auch ein bisschen orange. Ich finde, das ist rot. Diese Person hat sämtliche Gegenstände der Welt. Eisvogel. Müssen wir darauf eingehen? Was ist ein Eisvogel? Ja. Pinguin? Problem. Ich bin ein bisschen traumatisiert von Eisvögeln. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe. Als Kind, wir haben einen Teich zu Hause. Einen großen, großen Teich im Garten. Und als Kind stand ich lange am Fenster und hab, hey, hier willst du nicht reinkommen in diesen Raum. Und dann habe ich eine Zeit lang auf diesen Teich geschaut und dann kam so ein, dachte ich, ein süßes Rotkehlchen hat sich auf den Zaun gesetzt vom Teich. Da war ein Zaun drum, damit ich nicht reinfalle, weil ich ein Trottel war. Und dann hat er plötzlich so ein bisschen sich umgeschaut und plötzlich ist er aufgestiegen und in den Teich gestürzt und hat einen Fisch gegessen. Da waren Fische drin in dem Teich? Ja, massive Fische und kleine Babyfische. Und der hat einen dieser Babyfische genommen und ist einfach zerfetzt, in der Luft durchgebissen. Und ich dachte mir, wow, das sind Rotkehlchen, die machen sowas nicht. Stellt sich raus, ist ein Eisvogel. Fiese Dinger, die ein Eisvogel sind und die eigentlich bei uns gar nicht existieren dürfen, magisch selten sind und so. Und die, aber ich weiß nicht, warum die Eisvögel heißen, aber die sind einfach, die sehen ein bisschen aus wie Rotkehlchen. Ich finde, die sehen aus wie so eine Eistüte. Nein, ich finde schon. Trotzdem. Wir machen, lass das jetzt so. Ja, das war traumatisiert, auf jeden Fall. Was gibt es noch für Tiere, wo man nicht genau weiß, warum die so heißen? Also viele Tiere. Gürteltier. Blaubeer. Was für ein Arschloch. Wie fucking dominant Menschen einfach sind. Und wie sie ihre fucking Dominanz einfach raushängen lassen. Gürteltier. Dieses Tier, seit Jahrmillionen lebt es, zieht Kinder auf, hat irgendwie tolle Erlebnisse. Ja, wir machen Gürtel draus, also Gürtel. Ja, aber jetzt guck mal, die haben einen tollen Panzer, die haben irgendwie ein ganz interessantes Privatleben. Ich finde, die sehen aus wie ein Gürtel. Einfach so ein Gürteltier. Das ist schon echt. Auch Schildkröten, dass man die. Dass man da sagt, dass man die einfach mit diesen Kröten in so einen Topf wirft, aber seitdem ist ein Schild. Die haben, das ist halt auch nicht mal im Ansatz eine Kröte, es ist eher so was wie eine Eidechse. Ja, Eidechse. So was ganz anderes, oder? Eidechse und Kröten? Panzerdechse, könnte man sagen, finde ich. Ja. Oder Panzerinchen. Also man kann sich auch ganz neue Begriffe ausdenken. Du verniedlichst nur alle Tiere. Vögelchen. Habe ich mir auch letztens gedacht beim Gänseblümchen. Wie assi das ist, dass das so ein Diminutiv bekommt. Ja. So von wegen Blümchen. Wow. Sonnenblume und so ein Blümchen. Technisch gesehen bin ich auch eine Blume. Du bist Blümchen! Warum das Blümchen? Stimmt. Das stimmt. Gänseblümchen. Gänseblume. Wäre aber auch ein bisschen... Ganz Blume. Gänseblume. Gänseblümchen. Aber manche Sachen sind einfach diminutiv, so wie Mädchen. Ich kann es auch nicht sagen, Mäd. Made. Das ist der alte Gag. Ach so. Dass man sagt, wenn jung. Ja, weiß ich auch nicht. Alles, was mit Mädchen zu tun hat, Stefans Gehirn einfach Shutdown-Mode, Emergency-Mode. Weißt du, man hat so Wissen, ich habe auch kein gutes Gedächtnis. Also ich habe Dinge, die vergesse ich dann auch ganz schnell wieder, einfach weil. Ich glaube, dass ich nie wieder brauche und deswegen und dann fällt mir in so einem Podcast, dann in so einem Laber-Podcast, den man dann doch hat, fällt einem auf, dass man sowas vielleicht mal merken sollte. Aber manche Dinge merke ich mir nicht. Deswegen schreibe ich mir die mal auf, wenn mir Dinge passieren, dass ich die nicht vergesse. Auch wenn es furchtbare Dinge sind, die mir passieren. Ich war am Wochenende, über Ostern war ich in den Staaten, in den US of A, bin ich wieder rübergeflogen. Über Manchester bin ich nach Orlando geflogen. Das kommt und Manchester Story. Die Manchester Story. Und Leute, spitzt die Pufopedia, es wird wieder heiß. Man fliegt über Manchester. Man fliegt nach Manchester nicht einfach mit einem normalen Flugzeug, wie man das kennt. Nein, man fliegt mit einem Propellerflugzeug, wie man das aus den Nachrichten kennt. Das typische Propellerflugzeug, was man abgestürzt, oft einfach nicht ganz im ganzen Zustand irgendwo in Bergmassiven sieht. Und es ist toll. Also man hat man fühlt sich ja viel zu verbunden da zu seinem Flugzeug. Weil ich sah zum Beispiel die Reifen. Das ist ein tolles Gefühl, wenn du die Reifen siehst, des kleinen Flugzeuges. Weil du denkst dann, wow, cool. Das Flugzeug ist gar kein Wunderwerk. Das ist einfach genau wie dein Auto. Das ist ein Reifen, der nicht so doll aufgepumpt ist. Cool. Man ist so menschlich alles plötzlich. Und dann fährt man los und dann eiert das so ein bisschen. Und man denkt, geil, wow, das ist ja alles gar nicht so Wunderwerk. Und dann landet man und man setzt auf und dann landet man wieder. Das ist total klasse. Man muss so Schwung holen. Man muss so wie so ein Dreisprung, so bounce, bounce. Und wie Super Mario, so ein Dreisprung. So. Und dann geht das los, ja. Ganz, ganz toll. Und dann landet man und der rollt ja nicht sofort los, sondern der kommt erst so ein Qualm, weil das natürlich erstmal über den Boden ratscht und bis es dann anfängt auch zu rollen. Toll, das zu sehen. Ah. Und dann war ein Mann neben mir. Ich saß links, hatte eine ganz normale Zweierreihe und rechts neben mir war der Notausgang und ein Mann. Und dann hat die Stewardess dem am Anfang gesagt, haben Sie kurz Zeit, dass ich Ihnen den Notausgang erklären muss. Und das ist ein bisschen komplexer bei diesen kleinen Maschinen. Und dann hat die halt angefangen, dem Herrn den Notausgang zu erklären. Und man hat sich das so vorgemacht und gesagt, das ist alles nur Routine. Und man erklärt das, dann geht die weg. Aber der Mann hat das ernst genommen und hat es dann nachgemacht, diese ganzen Sachen, die Stewardess ihm gezeigt hat, aber falsch. Und dann ist Stewardess. Und dann hat er offensichtlich einfach komplett, er hat dann die Geste nachgemacht, ach so, so mache ich das dann, ne? Und dann dachte ich, ja, okay, cool, er will das nachmachen. Aber er ist komplett falsch gemacht. Und dann hat die Stewardess dann sowas gesagt wie, ja genau, nur ganz andersrum. Also sie müssen das, wie gesagt, mit der rechten Hand das machen. Und so. Er hat dann auch so stolz genickt und sie ist dann weggegangen. Und dann war ich ein bisschen sauer, neben dem Notausgang zu setzen, weil ich hätte dann den Mann beobachtet und er hat dann halt so genickt, während sie weggegangen ist, als ob alles klar war. Und dann, als sie weg war gerade und nicht mehr zu sehen war, weil sie irgendwie Essen geholt hat für die anderen Passagiere, hat er nochmal seine Brille aufgesetzt und ist so ganz nah an den Notausgang rangegangen, um sich das durchzulesen. Und ich hab mir so, fuck, wir werden alle so draufgehen einfach in diesem Flugzeug, was Reifen hat, wie ein normales das Auto. Ja. Und das war so schrecklich, das einfach zu sehen, wie der. Das ist wahrscheinlich dann das ganze Flugzeug steht in Flammen und er kriegt es nicht hin und ist dann so, wie wenn man jemandem über die Schulter schaut, wenn jemand was googelt. Und Google macht schon Autocomplete das ganze Ding und er tippt noch alles ein und denkt sich, mach einfach Enter so. Und dann einfach aber währenddessen verbrennen das, alle hinter. Ich schieb das kurz hin. Links, macht einfach auf! Jetzt können Sie bitte ruhig sein, ich muss mich konzentrieren. Ja. Das war ganz schön furchtbar. Ja. Aber dann bin ich safe angekommen. Und dann schön mit einem dicken Boeing nach Orlando geflogen. Das ist dann geil. Weil da hast du dann, weil da es ist ganz interessant, weil dann bist du ja in deinem eigenen Reich, du bist ja auch schon mal in den USA geflogen und du merkst ja auch, in diesen großen Flugzeugen, da hast du wirklich so dein eigenes Reich. Du hast ja wie so eine kleine Wohnung für ein paar Stunden einfach, wo du einfach um deine eigenen, du musst dir um dein Essen kümmern, du musst aufräumen manchmal, dann kommt dir die Müllabfuhr vorbei und dann kannst du dir manchmal was geben und dann schmeißen die es weg. Du hast Nachbarn. Du hast Nachbarn, du hast so dein eigenes Reich, du hast deine eigene Entertainment-Station vor dir. Und da merke ich auch so, dass ich selbst damit nicht so ganz klarkomme mit diesen ganzen Zeiten. Weil du musst fertig essen, bis die mit deinem Müllabfuhr vorbeikommen. Mhm. Dann musst du das wegschmeißen. Dann darfst du auch nicht schlafen. Du musst deine Schlafzeit der programmierten Flugzeugzeit anpassen. Das heißt, die haben ja auch so ein paar Sachen, wenn du über die Nacht fliegst zum Beispiel, dann haben die so ein paar Zeiten, wo die sagen, jetzt machen Sie bitte Ihre Rollladen zu und schlafen jetzt. Und ja, das haben die manchmal. Und dann 2 Stunden vor Landung wecken die einen dann wieder und dann muss man die wieder hochmachen und so. Und dann machen die Licht aus und so. Die passen ja, die bilden ja sozusagen ihre eigene Zeitzone in dem Flugzeug gerade, was ich auch spannend finde. Und da hatte ich mal eine Frage an euch da draußen, ob da jemand kennt, ob da nicht Schlafforscher auch helfen, dass diese Zeiten zu festzulegen und ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt, das Jetlag zu minimieren. Weil ich glaube, gefühlt haben die so ein paar Zeiten, wo die einfach sagen, jetzt schlafen, jetzt aufwachen, jetzt gibt's Frühstück und so. Und theoretisch fliegst du durch alle Zeitzonen. Es ist mal, du startest um 18 Uhr, landest um 8 Uhr und du warst mal in jeder Zeitzone bis dahin. Und das ist schon ein bisschen seltsam. Und dann habe ich aber alles verschlafen. Und dann wachst du halt auf und hast so einen Berg aus Frühstück, Abendessen und massiv viel Müll vor dir liegen. Und aber das ist einfach Penthouse. Das ist einfach schwierig. Und Post auch noch. Und Post. Die und Post Rechnungen. So und das ist eine Mahnung. Du hast eine Mahnung bekommen. Oh nein. Ja, krass. Eine Meldung für Ruhestörung von den Nachbarn. Hast du was angeschaut im Flugzeug? Es gibt so eine ganz bestimmte Art von Filmen, die man auf Flugzeugen schaut. Das ist jetzt nicht mehr so. Es gab alle Filme der Welt, gefühlt. Aber irgendwie, nein, doch nicht. Es waren so viele, also sehr viele so Blockbuster-Gedöns, was man nicht so wirklich gern guckt. Ich habe nochmal La La Land angefangen, bin dann eingeschlafen und Rogue One, um mich auf ein bisschen die Star-Wars-Stimmung zu bringen. Denn ich war bei der Star Wars Celebration 2017 in Orlando, Florida. Wow. Das war, das war ganz schön krass. Also das war eine Veranstaltung, wo 60.000 Star Wars Fans waren, die ganze Zeit an diesem Wochenende rumgelaufen sind, meistens in Kostümen. Das war so weird. Und man ist die ganze Zeit mit so einem offenen Mund rumgelaufen, weil es überall was zu sehen gab und so weiter. Und es gab viele Geschichten, die könnt ihr euch alle anhören im anderen Podcast, im Star Wars Podcast. Aber es gab eine wahnsinnig lustige Situation, wo es dann, weil die Leute, musst du dir vorstellen, die sind den ganzen Tag im Kostüm. Mhm. Die werden dann auch zur Rolle. Und dann gab es diesen einen Darth Vader, der halt komplett in Persona war und halt wirklich auch toll aussah, toller Darth Vader. Und es war schon spät an dem Tag. Also man kann sich vorstellen, der ist schon den ganzen Tag in dieser 20-Kilo-Rüstung am Kopf alleine schon rumgelaufen. Und dann war der halt so ein bisschen, ja, angefressen, kann man sagen. Und dann ist er halt mit großen Vader-Schritten durch die Lobby gelaufen. Und dann wollten Kinder Fotos haben. Und es haben sich so eine Horde Kinder gebildet, die hinterhergelaufen sind und auch vor ihm stehen geblieben sind, weil die Fotos haben wollen. Und die Mutter ist hinterhergelaufen, weil die Fotos machen müssen. Und er hat die einfach ignoriert und auch immer so weggeschoben. So quasi mit so großen, mit so großen Handbewegungen, wie die mit der Macht, hat er die so aus dem Weg geschoben. Dann, wie aus Magic, ist er dann auch so auf so automatisch aufgehende Türen zugelaufen, die dann einfach aufgegangen sind. Und er ist weitergelaufen. Und die Kinder so, hey, können wir vielleicht ein Foto haben? Und er hat dann mit dieser verzerrten Stimme gesagt, nein. Und ist dann weitergelaufen. Und ich dachte mir so, wow, wie gut ist das? Das würde der echte Vader auch machen. Er war zu sehr in der Rolle. Das war der beste Cosplayer an dem ganzen Wochenende. Ja, vor allem, es gibt ja auch so von so Diktatoren, so von Hitler, so Bilder, wie er dann so Fotos macht mit Kindern und so PR-mäßig. Macht Darth Vader sowas auch, um sein Imperium irgendwie im Griff zu halten? Dann irgendwie so bei so, mit so kleinen Banter-Babys dann so streicheln irgendwie so und dann die kleinen Kinder so, hallo? Oder nicht? Gab's eine Vader-Jugend? Das ist eine gute Frage. Aber das war so lustig, einfach zu sehen, wie man so in der Rolle verschmilzt. Das ist schon gut, dass man einfach so die Kinder wegschiebt. Das gab es ganz lustige Situationen. Tolles Event, kann ich nur jedem empfehlen. Wer Star Wars Fan ist, sollte auf jeden Fall. Und du hast den Trailer gesehen, ja. Als erster Mensch der Welt, zusammen mit allen anderen. Ja, Das war auch ganz schön krass. Ich habe mich noch nie so gefreut in meinem Leben. Also wie sehr nervt es dann, wenn Leute während dem Trailer reden? Geht so. Also tatsächlich wurden die total leise alle, als es anfing zu laufen. Und dann fing es natürlich an, dass Leute gejubelt haben, so an coolen Szenen. Während des Trailers. Ja. Also der Trailer für The Last Jedi, der nächste Film, der im Dezember kommt. Und dann sah man zum Beispiel eine Szene, wo Rey auf der Insel trainiert, und das war ein cooler, ganz offener, großer Shot, und dann sah das cool aus. Und Leute haben angefangen zu schreien und zu jubeln und so. Und normalerweise würde mich das nerven im Kino zum Beispiel, wenn man einen Film guckt, aber wenn man so einen Trailer zusammenguckt mit so einer 3000 Menschen, dann fand ich das schon cool. Das hat mich so sehr genervt. War auch jemand währenddessen gerade auf dem Klo oder so, der dann danach kam und meinte so, könnt ihr es nochmal zeigen, bitte, bitte nochmal für mich, Leute. Es wurde dann nochmal gezeigt, tatsächlich. Es wurde zweimal gezeigt. Ja. Aber das war richtig cool. Auch ein toller Trailer, muss man sagen. Ich finde ihn richtig schick. Also ja, aus. Ja. Ich finde, also man ist jetzt mittlerweile so ein bisschen an Force Awakens gewohnt, an diesen Look, und das sieht alles natürlich mega cool aus. Und Rogue One hat ja so viele Beauty-Shots gehabt, dass man ja fast ein bisschen überdrüssig ist. Aber von der Story-mäßig und so ist ja natürlich cool, was da passiert. Ja, hat aber auch nichts. Ist aber einfach, der Trailer hat einfach auch nicht Rian Johnson gemacht, sondern einfach die Leute von Disney. Ja. Die machen die Trailer. Von daher finde ich es okay, dass der so aussieht wie Force Awakens. Ja, nee, völlig die gleichen Leute, die den Trailer machen. Völlig in Ordnung. Aber das sah richtig cool aus. Also cooles Event. Viele Frauen auch da. Ich sehe an deinem Blick schon, dass du jetzt wieder diesen Jungfrauenblick auf dem Gesicht hast. Nein, da waren auch viele Frauen. Auch alle Rey tatsächlich. Oder Leia. Mittlerweile haben die eine Frau mehr. Die drei oder zwischen drei Frauen entscheiden, die es im Star Wars-Universum gibt. Ja, tatsächlich. Aber das war, du bist dann auch in so einer Welt, und dann sitzt neben dir halt in einer Kantine, sitzt dann halt so ein Stormtrooper, der dann auch ist. Und die haben halt alle lächerlich gute Kostüme, die halt genauso aussehen, auch so ein bisschen gebraucht aussehen, nicht so, wie man die kauft. Und dann haben die auch diesen Stimmenverzerrer und reden halt auch genauso wie Stormtrooper. Und dann reden die halt über, wann die nächste Show sich eröffnet und so. Und sitzen halt dann neben dir und essen Pommes. Das ist schon cool, einfach das zu sehen. Das ist einfach ein sehr cooles Event. Du, kann ich jetzt auch gar nicht ironisch, da habe ich diese ironische Distanz gar nicht. Überhaupt nicht, ist ja völlig in Ordnung. Die ihr von uns kennt und die ihr gewohnt seid und die ihr auch zu Recht erwartet. Aber das wäre einfach zu cool. Aber alles Weitere kann man dann in Antenne Alderaan hören. Antenne Alderaan. Der mittlerweile preisgekrönte Star Wars Podcast. Wir haben einen Deutschen getroffen und der krasseste Nerd, den ich jemals getroffen habe, der war alleine da aus Deutschland. Irgendwie, der ist um die 40, schätze ich mal, hat seine Familie hinter sich gelassen und war alleine in Orlando, Florida, und ist da rumgelaufen. Und den haben wir getroffen und der wusste, dass wir den Preis bekommen haben. Ja. Ja, weil das augenscheinlich in den Nerdkreisen sind diese Preise wichtig. Welchen Preis habt ihr denn bekommen? Wir haben den Preis für den besten Foreign Language Podcast bekommen. Und von wem hat er? Von der Star Wars Union. Von der Star Wars Podcasting Union. Ich dachte, das wäre ein Juxpreis. Wow. Ich dachte, das wäre ein Scherz. Aber tatsächlich ist dieser Preis wohl renommiert in den Kreisen der Star Wars Community. Ich find's lustig. Ich find's cool, dass wir den bekommen haben. Ja, und den haben wir da vorne überhaupt bekommen. Und da wurden wir erkannt. Aber hängt da irgendwas dran an dem Preis? Nein, seid ihr jetzt auf irgendeiner Plakette oder nichts. Irgendwas? Nee, deswegen halte ich das für einen Juxpreis. Wir haben nicht mal eine E-Mail bekommen. Wir haben einen Tweet beglaube ich, dass wir den Preis bekommen haben, sonst nicht. Das ist ein bisschen schade. Ich dachte auch noch richtig... Immerhin. Aber am coolsten fand ich die R2-D2-Rennen, wo einfach Leute dann angefangen haben, es gibt so R2-Builders, und die hatten auch einen eigenen Stand und so, und haben die angefangen, auf so einem großen Areal so ein Rennen zu fahren, so verschiedene, auch da gab es auch früher noch R2s rum, die hatten offensichtlich niemanden, der die steuert, und die fuhren dann einfach da rum. Vielleicht saß er drin. Das dachte ich mir auch dann zwischendurch. Das Antenne Alderaan ist jetzt offiziell erfolgreicher als das Podcast-UFO. Ja. Podcast-UFO hat noch keinen einzigen Preis bekommen. Was könnten wir denn für einen Preis bekommen? Ja, man muss sich irgendwo auch anmelden, so Grimme Online und so, da muss man sich irgendwie immer bewerben. Ja, lass uns vielleicht anfangen mit dem Grimme Online. Ja, ja. Den haben wir verdient. Den haben wir richtig verdient. Podcasting Union. Naja, das sind diese speziellen Kreise. Hier du mit deinem Das Schwarze Auge Podcast. Du hast doch bestimmt auch schon, die habt ihr auch schon Nein. Preise bekommen, bin sicher, von denen nichts fest. Nee, wir sind so ein bisschen rogue, was das angeht. Wir wurden auch vom Verlag verstoßen, wir kriegen da keine Exemplare und so. Ja, es gibt auch andere Podcasts, die dann auch Verlagsexemplare bekommen, so Vorschau von den neuen Büchern. Die richtig gar nicht. Und die rezensieren und so, aber die schleimen halt auch mega und so. Wir sind halt so ein bisschen edgy, wir sagen halt auch mal, hey, die neue Edition finden wir scheiße und so und alles. Und klar, dass man dann natürlich aneckt und dann irgendwie rausfliegt und so und Ihr betrinkt euch auch immer, so klingt das gerade. Ich will es jetzt nicht sagen, aber naja, was der Sigi da immer treibt. Nee, mal gucken. Ich hätte auch gern mehr Preise, sage ich ganz ehrlich. Und dann war ich in Orlando und Orlando ist halt vor allem bekannt durch die Freizeitparks ja auch. Und einen Tag war ich im Universal Park. Es war ein lächerlich tolles Wochenende einfach, weil der Universal Park, da haben die einfach eine Harry Potter Welt und die haben eine Jurassic Park Welt und so weiter. Das ist Wahnsinn für mich gewesen. Und dann läufst du die ganze Zeit mit so offenem Mund rum und weinst vor Freude, weil du ein Butterbier trinkst neben dem Hogwarts-Schloss und so. Das ist so toll. Und wie schmeckt das, ein Butterbier? Das ist einfach, das ist gefühlt einfach so ein karamellige Soda mit Sahne. Mhm. Das ist eigentlich ganz lecker gewesen. Mhm. Und dann, hast du einen Zauberstab gekauft? Nee, habe ich nicht. Der kostet 40 Dollar. Bescheuert. Die brauchte ich für mein Laserschwert. Und dann waren wir in diesem einen, gab es diesen einen Ride, und zwar von King Kong. Und das war so eine Art, so eine Art Geisterbahn-Exkurs und so. Die sind auch wirklich coole Bahnen. So, du fliegst. Geisterbahn-Exkurs. Ja, es war so Busse quasi, wie so Expeditionsbusse, wo man sich reinsetzt und dann fuhr man durch so eine Landschaft und so. Und dann hast du auch so VR-Welten neben dir und so weiter. Und das sieht alles schon ziemlich cool aus. Und dann stand man halt leider halt sehr lange an. 2 Stunden. So, das war natürlich hart und so. Und dann war es leider so, dass vor mir war eine mexikanische Familie in der Schlange. Und die waren offensichtlich alle sturzbetrunken und auf Kokain. Die waren, also wirklich alle, die waren so aufgedreht, alle. Selbst die Mütter und die Oma, die waren so aufgedreht und so massiv furchtbar nervig. Und waren auch nicht mehr so ganz bei Sinnen. Die haben auch alles anfassen wollen und so. Und das war ganz, ganz seltsam. Die haben gerade einen riesigen Affen gesehen. Die dachten, die sind eine Gefahr. Und die waren, und dann haben die mich gesehen. Und irgendwas ist dann, irgendwie sind die Synapsen dann komplett durchgeballert. Und offensichtlich haben die mich für eine Art, haben die mich erkannt, glaube ich. Also so auf eine Art, wie ich sehe aus wie, ich glaube, ich sehe aus wie ein mexikanischer Filmstar oder sowas. Oh Gott. Es tut mir leid, das zu sagen. Oder wie jemand, Esteban Tizioro. Oder wie, vielleicht sehe ich auch so aus wie jemand so aus einer Soap in Mexiko oder so. Weil die haben plötzlich so gelacht, dass sie mich gesehen haben. Das Weißeste, was sie jemals gesehen haben. Oder ich habe einfach irgendwie einen Zuckerwatte im Gesicht gehabt oder so. Jedenfalls haben die mich angeguckt und mir sich kaputt gelacht. Und davor war auch eine mexikanische Familie. Und die haben das gehört, mich gesehen und haben sich auch kaputt gelacht. Und das war die weirde Situation. 2 Stunden lang wurde ich komplett ausgelacht. Wirklich, aber massiv die ganze Zeit. Die haben mir auf mich gezeigt. Und so, vielleicht war ich auch zu groß. Vielleicht war ich der größte Mensch, den die jemals gesehen haben. Keine Ahnung. Und die haben gerade fucking King Kong gesehen. Ja, und die haben halt King Kong gesehen. Aber King Kong war nebensächlich. Dann kam die Schlange so langsam in den Raum, wo so eine Frau von so einem Urvolk, so eine animierte Frau, plötzlich da stand und massiv gruselig war. Hat die nicht interessiert. Haha, da ist ein Typ, der ist wahnsinnig groß. Der fand die lustig. Das war wirklich schlimm, ey. 2 Stunden lang ausgelacht zu werden. Und dann kam die Schlange so langsam Richtung Expeditionsbus, der dann losfuhr und cool. Und dann plötzlich geht das Licht an in dem ganzen Ride. Plötzlich überall geht Licht an. Und der ganze Bus lacht dich aus. Dann kannst du Durchsage. Ha, wissen Sie, wer hier ist? Stefan Diesel in Reihe 2. Nee, dann hat sich herausgestellt, dass einer dieser Busse stecken geblieben ist. Und dann ist es draußen einfach, der fuhr auch kurz nach draußen, bevor er dann reinfuhr in diese Art Geisterbahn, und der ist stecken geblieben draußen. Und da war so ein bisschen so eine Panik ausgebrochen in die Familien, die in diesem Bus stecken geblieben sind. Und das ganze Gebäude wurde evakuiert. Heißt, wir standen 2 Stunden an, ich wurde 2 Stunden lang ausgelacht und diese Familie vor mir und ich waren halt jetzt dran, um fahren zu können. Und dann ist das ganze Gebäude geschlossen worden und alle mussten rausgehen. Und du bezeichnest es trotzdem als eines der schönsten Wochenende deines Lebens. Richtig, weil diese Familie auch nicht fahren durfte. Ja. Das war das Beste. Das war so befriedigend zu. Also vergiss mich, ich bin nicht gefahren. Okay, geschenkt, aber die sind auch nicht gefahren. Die standen genauso lange an. Das fand ich cool. Ja, das ist schon mal hart mit dem Anstehen, ne? Warum ist das so? Warum kann man das nicht besser organisieren? Härter ist, ja, vor allem, dann gibt es halt diese Leute mit Expresspass und die konnten dann halt an der Schlange vorbeigehen. Das ist vielleicht der eigentliche Grund, ja. Ja, und das macht nämlich dann, die eigentlichen Wartenden müssen dann viel länger warten, natürlich, weil die ganze Zeit Leute reinkommen, die sonst nicht fahren dürfen. Und das ist halt dieser Blick auf deren Gesicht, wenn die an der Schlange vorbeilaufen. Ja, ja. Das ist so furchtbar. Allein für diesen Blick lohnt sich das, den zu kaufen, damit man die Leute angucken kann. Ich würde es auch machen und so. Klar. Und dann gab es in dem Hulk-Fahrgeschäft, kam es dann dazu, dass das quasi so eine Schlange war, immer so nach rechts, links, aber wirklich so lang. Und rechts waren halt einfach, kamen die ganze Zeit Leute lang mit dieser Expressschlange. Das heißt, du hast die ganze Zeit, wurden die durchgelassen und links war dann der Mob, zu dem ich gehörte. Ja. Und wir haben angefangen auch so zu rufen, so Buh! Und wollten dann auch rein, weil der hat dann die ganze Zeit nur die reingelassen und uns nicht. Und unsere Schlange wurde immer größer und die waren in der Unterzahl, massiv. Ich dachte mir, wenn wir jetzt Meuterei begehen, die haben keine Chance, die sind in der Unterzahl. Aber kam man nicht dazu. Aber es war schon, die Stimmung war schon aufgereizt. Dann Gott sei Dank im Hulk-Fahrgeschäft, lustigerweise. Wie wütend mit Zuckerwatte. Das ist einfach so ein Freizeitpark. Wütend in der Achterbahn. Ja, aber es wäre echt cool. Also lächerlich, lächerlich schön. Auch alles da. Hogwarts, wow. Ganz Hogwarts oder wie? Ja, in Hogwarts in Miniatur nachgebaut, aber schon ziemlich groß. Also es ist immer noch wahnsinnig groß. Ist wie eine große Kirche war der Turm groß. Mhm. So. Auch sehr innovative Fahrgeschäfte, wo dann einfach so quasi die ganze Zeit an so einer großen Videowand, wie angenommen, stell dir mal eine große Kinowand vor, und dann sitzt du einfach da in deinem Sitz direkt davor, der fährt dann aber die ganze Zeit rum. Und der Film fährt mit dir und du denkst einfach, du fliegst auf einem Besen hinter Harry und Ron hinterher. Und das war schon cool. Einfach. Also die haben schon gute Ideen. Also du bist Hermine, oder was? Ja, ich bin Hermine, natürlich. Man kriegt auch so eine Rolle aufgedrückt, so, guck mal, hier sind deine besten Freunde, Harry und Ron, und hier ist deine Katze. Wow, Moment mal. Warum bin ich Hermine? Ich habe immer versucht, um hier runter zu gucken zumindest, aber auch das ging nicht. Aber Hermine ist auch die coolste Figur. Ja. Hier, guck mal, du bist in der Zelle von Azkaban. Warum bin ich Sirius Black? Mann, alle anderen rumfliegen, ich sitze die ganze Zeit in diesem Schaltgefängnis rum. Übrigens, zum Thema Podcastpreis. Ich will auch einen Podcastpreis. Und deswegen werden Tarkan, Budgie und ich den ersten deutschen Harry Potter Podcast starten. Antenne Azkaban. Nein. Doch. Okay. Wir haben beide so Mittelahnung von Harry Potter und auch so nur so Semi-Interesse. Dann, aber wir starten Podcast Antenne Azkaban. Dann mache ich Antenne Alabastia und raste komplett aus. Weißt du, dann will ich aber auch noch einen Preis. Ja, das ist nicht schlecht. Ihr das macht, mache ich Antenne Alabastia. Da gibt es einen Preis für den besten Antenne-Podcast. Antenne Award. So, wir konnten vorher nicht absehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Wie dieses Jahr auf Platz 2. Antenne Bayern. Warum Platz 2? Warum Bayern? Antenne Bayern. Das ist nicht mal eine Alliteration. Aber ich glaube, Radio wird immer besser, je weiter man nach Süden geht. Auch letztens habe ich gesehen, dass jemand bayerisches Radio hört und ich bin großer Verfechter von bayerischem Radio. Warum? Und auch Österreich hat sehr gutes Radio. FM4, der beste Radiosender der Welt. Ich glaube, es ist wirklich so, je weiter du nach Süden gehst, desto besser wird das Radio. Ja, Südpol 93.4, mega. Ist einfach mal meine beste Sender. Antenne Pinguin. Ja. Antenne Antarktis. Halt ja, hätte man sagen können. Man weiß aber nicht, wo die Arktis, wo Arktis ist. Ja. Weiß man wirklich nicht so richtig, ne? Nee. Arktis oben. Und Antarktis ist unten, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Also Antenne Antarktis. Finde ich auch immer verrückt bei Star Wars, dass sie dann irgendwie den Todesstern anfliegen mit ihrem Millennium Falcon oder so. Und dass sie dann immer zufälligerweise genau richtig ausgerichtet sind. Weil im Universum gibt es ja kein Oben und Unten. Das heißt, du fliegst auf deinem Planeten los, fliegst dann irgendwie nach Coruscant und bist dann halt falsch rum, wenn du den Planeten anfliegst. Dann musst du dich erst drehen. Aber die sind immer richtig rum. Ich verstehe, was du beim Todesstern meinst. Aber da kannst du ja mit Traktorstrahlen argumentieren. Aber dass sie die automatisch richtig rumdrehen, aber oder was? Wieso richtig rumdrehen? Du kannst auf dem Planeten doch nicht falsch rumlanden. Doch, klar. Der Todesstern ist doch auch ausgerichtet. Der Todesstern hat doch auch. Hat der eigentlich eine eigene Schwerkraft, der Todesstern? Ja, das würden die herumschweben da drin alle. Ja, aber die können ja auch eine künstliche, dass die alle in eine Richtung gucken. Ich glaube, also allein die Größe des Todessterns sieht ja schon nahe, dass das so schwer ist, dass es eine eigene Gravitation hat, oder nicht? Naja, aber wenn du jetzt da irgendwie in diesen Hangar reinfliegst, vom Todesstern, ja, dann stehen da ja irgendwie Flugzeuge auf dem Boden und Stormtrooper laufen rum. Das ist ja eine Gravitationsausrichtung. Ja, das stimmt. Aber wenn du jetzt mit dieser Ausrichtung wegfliegst und irgendwo anders hinfliegst, dann kann sein, dass das andersrum ist. Nein. Also, ja, aber Planeten... Ach, natürlich. Ja, klar. Es kommt darauf an, wo bei den Planeten du landest. Ja. Du kannst ja aber auch nicht... Also, du kannst, wenn du die Erde anfliegst, kannst du ja auch nicht falsch rum landen. Also, ein Space-Shuttle kann ja nicht falsch rum auf einer Landefläche landen. Auf dem Kopf! Wie soll das denn gehen? Ja, wenn du falsch anfliegst. Wie willst du denn, Beispiel der Erde, wie willst du denn falsch anfliegen? Wie willst du denn auf dem Kopf landen? Die Schwerkraft dreht dich ja richtig. Das hat ja gar keinen Sinn. Du kannst doch nicht in der Erde falsch rumlanden. Da hast du schon mal Leute gesehen, die falsch rumgehen, weil sie falsch gelandet sind beim Wiederauftreten, als sie mal hochgesprungen sind? Wie soll das? Ich kann jetzt, wenn ich hochspringe, lande ich jetzt nicht auch umgekehrt an der Decke. Weil der Schwerkraft unten ist. Das ist mir schon klar. Aber wenn du jetzt auf einen anderen Planeten fliegst, kann es sein, dass du da falsch rum ankommst. Und dann musst du, ich bin falsch rum. Tut mir leid, entschuldigen Sie bitte. Im Todesstern verstehe ich das, weil du die Hangars meinst, weil die ja senkrecht auf den Todesstern reingehen. Ja. Da verstehe ich deine Argumentation. Aber nicht bei Planeten. Aber beim Todesstern würde ich das nachvollziehen können, ja. Aber ich glaube, da haben die einfach künstliche Schwerkraft unten drunter. Ich kann mir einen ganzen Film vorstellen, so Star Wars Episode 10, weil sie sich ein bisschen verrannt, weil es eine Storyline gab, wo wir die ganze Zeit falsch rum waren, der Todesstern. Scheiße, wir hätten eigentlich falsch rum sein. Ich stelle mir mal so einen Film vor, der all diese Probleme anspricht, so ewig lang Exposition und der immer erklärt, das ist immer so, das erzählt Katja manchmal, dass so bei so Amateurfilmen, wo sie irgendwie oft gearbeitet hat, dass da oft so, keine Ahnung, dass die Beleuchtung irgendwie schwierig ist und die deswegen die ganze Szene unter eine Straßenlaterne verlegen mussten. Aber das nicht erklären konnten im Film, warum sie unter der Straßenlaterne jetzt gerade sind. Und deswegen man einfach sagt, ja, Katja, sag einfach einen Satz, so von wegen wie, oh, gut, dass wir jetzt unter der Straßenlaterne sind. Und weiter. Und Text. Bitte. Ja, auf jeden Fall hat Don Giuliani mir gesagt, dass wir jetzt endlich die und einfach so diesen Exposition-Satz einfach reinhauen. Gut, dass wir jetzt unter der Straßenlaterne sind. Übrigens, ich liebe dich. Es ist ein romantischer Film. Du musst ja auch als Drehbuchautor musst du dich einfach sehr genau entscheiden, wann was du ansprechen willst und was nicht. Auch so gewisse Plotholes, die du ja immer drin hast einfach. Ich glaube, du musst einfach sagen, fuck, will ich ja, jetzt aber 20 Sekunden investieren, um das zu erklären? Aber die Realität hat ja auch Plotholes. Tennis zum Beispiel, dass man da zählt 15, 30, 5, 40. So, natürlich hat das eine Backstory und hat eine Exposition, aber die erzählst du ja nicht vor jedem Tennisspiel. Du lässt ja nicht vor jedem Tennisspiel zwei Figuren auftreten, die irgendwie dann so einen Gang entlang wetzen oder so. Und dann hast du Andrew Agassi und Steffi Graf, die erzählen, ja übrigens, das hat damit zu tun, wo in deinem Kopf hast du Andrew Agassi hergeholt? So ein Tennisspieler. Ja, mega gut. Ja. Und dann hast du die beiden so eine Eröffnungsszene, während die Credits von dem Tennisspiel laufen. Du bist gerade in die Sportschublade gerutscht so ein bisschen, in die Sportwissenschaftler. Aber du hast ja auch nicht, während die Credits von dem Tennisspiel laufen, dann irgendwie die da rumlaufen und sagen so, ja übrigens, warum sind die Punkte eigentlich so, ja das hat irgendwas mit Kanonenkugelgrößen zu tun, dass die so mit Grammangaben und dann so ja, wurde schon. So bla bla. Du hast ja auch bei normalen Sachen keine Exposition, das heißt, du musst einfach hinnehmen, dass die halt 15, 30, 40 zählen, so, ja, so what. Ja, und so machst du als Drehbuchautor halt auch so, ich könnte das jetzt erklären, wenn ich wollte, aber nimm's einfach so, wie es ist. Ich glaube, da hat aber J.K. Rowling bei Quidditch so ein bisschen gemogelt, dass sie einfach ein Spiel erfunden hat, was keinen Sinn ergibt. Das sind zwei Spiele. Es macht keinen Sinn. Also die können doch nicht die ganze Zeit Punkte erzielen wollen, während der Schnatz, den sie fangen, automatisch... Niemand würde doch Tore schießen, wenn du diesen einen magischen kleinen Ball einfach nur fangen müsstest. Ja, vor allem das Spiel Quidditch ist ein gutes Beispiel für eine Sportart, die genau so konstruiert wird, dass sie innerhalb eines Buchs oder Films perfekt dramaturgisch funktioniert. Mit, oh nein, wir liegen hinten, wir werden wahrscheinlich verlieren. Oh nein, unser Held schafft eine ganz kleine Tat, den Schnatz zu fangen und hat gewonnen. Ja. So, ganz easy, so in einem Fußballspiel, so, Hogwarts liegt 8-0 hinten, Harry Potter schießt 9 Tore in den letzten 3 Minuten, wir haben doch noch gewonnen. Yay. So, oh cool. Was ein bescheuertes Spiel. Ja. Ich kann niemanden schlauen. Hermine, was machst du da oben auf dem Rang, dass du da mitjubelst? Du bist schlauer als das. Geh in die Bibliothek und lies ein schönes Buch. Aber das ist diese scheiß Spoiler, die musst du dir nicht angucken, das macht keinen Sinn. Haben wir eigentlich schon mal über Real-Life-Quidditch gesprochen? Ja, nee, haben wir noch nicht. Aber es ist so geil. Unglaublich. Es ist so gut. Es läuft ein großer, das ist kein, das klingt alles wie ausgedacht, aber das gibt's wirklich. Es läuft ein großer, als Schnatz verkleideter Mensch rum, der der Schnatz ist. Nee, der ist nicht der Schnatz, der hat den Schnatz. Ja, und ich zwar weiß. So hinten an seinem Gürtel, hinten hat er so einen Schnatz hängen. Das heißt, erwachsene Menschen rennen hinter diesem Typen her und versuchen, ihn praktisch an den Arsch zu greifen. Der Traum eines Pädophilen, eine Quidditch-Mannschaft aufzumachen. Und Abtaster am Flughafen. Das ist, glaube ich, richtig. Ja. Das ist krass. Ich habe da auch einen alten Mann in Manchester erwischt. Der hat mir aber ordentlich dahin gelangt. Mhm. Das war ganz schön unangenehm. Da dachte ich auch kurz danach, wurde ich jetzt vergewaltigt? Aber hat auch davor extra seine Handschuhe ausgezogen, yeah. Dass er sich so komplett abtastet und dann dafür die Handschuhe auszieht. Und dann er hat Seife in die Hand gemacht, seine Hose runtergezogen und dann einen Handschuh ausgezogen und mir einen Schritt gefasst, massiv. Aber war schön. So nah kam ich einem Menschen noch nie. Habt ihr noch Kontakt eigentlich? Ja, wir haben uns Nummern ausgetauscht. Schön. Also, Quidditch ist wirklich. Und dann hat er hinten so einen Schweif, glaube ich, den man fangen muss. Ja. So ein, schaut euch das mal an. Irgendwie gebt mal bei YouTube ein Real-Life-Quidditch-Match und das ist unglaublich lächerlich. Ja, das war Stefan Tietze in Amerika aus Orlando. Für alles Weitere könnt ihr Antenne Alderaan hören, um euch die ganzen Insider-Stories anzuhören und wahrscheinlich auch eine Trailer-Analyse und all das. Ja, klar, ihr kennt das. Ihr wisst, was ihr bekommt. Ansonsten, Podcast-UFO ist wieder zurück aus der Osterpause. Es geht wieder weiter, heiter weiter. Steuern wir auf die 100 zu. Da könnt ihr euch mal gefasst machen. Das wird fantastisch. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Nope. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut, ciao. Ciao, wir helfen ab.